Zwei Großdemonstrationen prägten das Jahr 1977. Im Juni eine Sternfahrt nach Zwentendorf. 6.000 bis 8.000 Menschen zogen von Tulln zum Reaktorgelände. Ja, wir kommen aus Klagenfurt. Das hat, gegen Atomkraftwerke sind wir einfach deshalb, weil es gesundheitsschädigend ist und außerdem das Volk nichts davon hat. Ne? Weil wenn es da einen Burschen macht, sind wir alle hin. Ich komme aus Linz, ich bin in einem Arbeitskreis in Linz und ich beteilige mich an der Bewegung einfach aus dem Grund, weil die Kernkraftwerke beim heutigen Stand der Technik einfach noch nicht so weit sind, dass man es mit in Betrieb nehmen kann. Die Bevölkerung ist recht dagegen und die Regierung schert nicht drum. Und darum ist es wichtig, dass jetzt da die Leute einmal, eine Menge Leute, sich dafür einsetzen, dass die Regierung sieht, ja, das Volk dagegen ist, gegen die Atomkraftwerke. Unsere Politiker, es ist traurig, unsere Politiker sind ja nur noch die Spielwelle des großen Kapitals. Oh, Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Oh, Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und dann die Demonstration am Ballhausplatz am Staatsfeiertag mit ca. 6.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Das sind die Methoden, die angewendet werden von terroristischen Gruppen. Dem beuge ich mich nicht. Ich habe es nicht notwendig, mich von ein paar Lausbuben so behandeln zu lassen. Im Juli sprachen sich die Waldviertler Bürgermeister gegen ein Atommülllager im Waldviertel aus. Und die Vorarlberger SPÖ-Führung verabschiedete eine Resolution gegen die Inbetriebnahme von Zwentendorf. Im August führten 9 Frauen von den Müttern gegen Atomkraftwerke vor dem Bundeskanzleramt einen Hungerstreik durch mit der Forderung, vor der Nationalratsdebatte über Zwentendorf keinen Probebetrieb durchzuführen. Die Aktion erregte großes Aufsehen bei den Medien und brachte nach 4 Tagen eine reichlich verklausulierte Stellungnahme der Gesundheitsministerin. Anfang 1978 bildete sich auch eine Gruppe Sozialisten gegen Atomenergie, der unter anderem der ehemalige Chefredakteur der Arbeiterzeitung Paul Blau angehörte, der Sohn des Bundeskanzlers Peter Kreisky, Freda Meissner-Blau, die spätere Mitbegründerin der Grünen Partei, Josef Czapp, damals Obmann der Sozialistischen Jugend in Wien. Der Physiker Walter Paposek berichtet, dass ihm und seinem Kollegen Manfred Heindler mit dem Parteiausschluss gedroht wurde, wenn sie nicht aufhören würden, sich in der Öffentlichkeit gegen Atomenergie zu äußern. Als sie erklärten, dass ein Parteiausschluss sie zwar hart treffen würde, sie aber trotzdem bei ihrer Haltung bleiben würden, erklärten die Mitglieder des Parteivorstands, es sei nur ein Missverständnis gewesen und selbstverständlich hätten in einer demokratischen Partei verschiedene Meinungen Platz. Im Jänner erfuhr die IRAG, dass die Brennelemente für das Atomkraftwerk angeliefert werden sollten. Die Regierung wollte mit einem Probebetrieb vollendete Tatsachen schaffen. Aktivisten und Aktivistinnen blockierten die Zufahrtsstraße zum Atomkraftwerk und die Anlieferung musste abgebrochen werden. Die Brennelemente mussten darauf mit Hubschraubern des Bundesheers eingeflogen werden. Anfang April forderte die dritte gesamtösterreichische Anti-AKW-Demonstration mit 5.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen vor dem Parlament eine Volksabstimmung. Würde die Regierung bzw. das Parlament die Volksabstimmung ablehnen, dann wäre zumindest klargestellt, dass die Entscheidung für Zwentendorf auf undemokratische Weise zustande gekommen wäre. Obwohl die Führungen beider Großparteien dafür waren, Zwentendorf in Betrieb zu nehmen, spürten beide Parteien auch den Widerstand in den eigenen Reihen. Und da Nationalratswahlen bevorstanden, wollte keiner die Verantwortung auf sich nehmen. Daher beschloss der Nationalrat am 28. Juni die Volksabstimmung und legte als Termin den 5. November 1978 fest. Das schien nicht riskant zu sein, denn laut Umfragen waren immer noch 60% der stimmberechtigten Österreicher und Österreicherinnen für das AKW. Über die Gründe, die ÖVP-Parteiobmann Josef Taus in der Debatte gegen die Volksabstimmung vorbrachte, sollte man nachdenken. Wenn man diese Frage den Menschen vorlege, dann ist das für uns eine unzumutbare Frage, weil 99,9% der Menschen, das ist völlig logisch und natürlich, die notwendigen Informationen gar nie haben können, um so eine Entscheidung zu treffen. Die gehört eben zu denjenigen hin, die die Verantwortung vor dem Volk dafür übernommen haben. Die AKW-Gegner und Gegnerinnen bekamen immer mehr Unterstützung auch von Prominenten. Doch wollten einige von diesen nicht mit linken Gruppen wie dem maoistischen Kommunistischen Bund oder der trotzkistischen Gruppe revolutionärer Marxisten in Verbindung gebracht werden. So bildete sich neben der IÖAG ein zweiter Dachverband, die Arbeitsgemeinschaft Nein zu Zwentendorf, mit dem Geologen Alexander Tollmann, der die Erdbebengefährdung für Zwentendorf aufdeckte, den prominenten SPÖ-Mitgliedern Paul Blau und Freda Meissner-Blau, dem Nobelpreisträger Konrad Lorenz und anderen. Im Herbst begann nun auch die Kronenzeitung, sich massiv mit dem Thema zu befassen und veröffentlichte eine Serie von Sonderseiten mit Stellungnahmen von Experten für und gegen das Atomkraftwerk. Dieser intensiven öffentlichen Auseinandersetzung konnte sich kaum jemand mehr entziehen. Das ganze Land, jede Familie, jeder Stammtisch diskutierte. Die Atomkraftwerksgegner und Gegnerinnen arbeiteten nun fieberhaft. Der Geologe Alexander Tollmann schrieb darüber: Katholiken arbeiteten in idealem Zusammenklang mit Linkssozialisten am gemeinsamen höheren Ziel. Nobelpreisträger demonstrierten auf der Straße. Universitätsprofessoren und Erdölarbeiter fanden die gleiche Sprache. Freiwillige Helfer in den Bürgerinitiativgruppen arbeiteten beim Vorbereiten der Postwurfsendungen wiederholt eine Woche hindurch, täglich bis weit über Mitternacht, bis zur vollkommenen Erschöpfung. Das Geld, das auf der anderen Seite in unvorstellbarem Ausmaß in die Schlacht geworfen wurde, wurde bei uns durch Idealismus voll ausgeglichen. Die BefürworterInnen, wie die SPÖ, Föst, Elektrizitätswirtschaft und Gewerkschaftsbund, hatten ungezählte Millionen zur Verfügung. Die AtomkraftwerksgegnerInnen waren auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. Die politischen Parteien und der Gewerkschaftsbund hatten Anspruch darauf, im ORF-Programm Belangsendungen zu bringen. Den AKW-GegnerInnen verweigerte der ORF-Sendezeit. Kernkraftwerk Zwentendorf, Schaltzentrale. Dieser Mann ist sich seiner Verantwortung bewusst. Geschult und trainiert von den besten Spezialisten der Welt. Bereit für den Einsatz. Denn Strom muss fließen. Er ist einer von uns. Ein Mann der Elektrizitätswirtschaft. Der Bundeskanzler versuchte, sein persönliches Gewicht in die Waagschale zu werfen. Bei der sozialistischen Klausurtagung in Neusiedl am See am 23. Oktober deutete Kreiske die Möglichkeit seines Rücktritts an. Ich möchte nicht sagen, dass ich nicht zurücktrete, wenn die Atomvolksabstimmung mit Nein ausgeht. Das Ergebnis der Volksabstimmung kam für die BefürworterInnen überraschend. Nicht 60%, sondern nur 49,5% hatten für die Inbetriebnahme von Zwentendorf gestimmt. Und 50,5% dagegen. Aber auch von den Atomkraftwerksgegnern und Gegnerinnen hat nur die wenigsten an einen Sieg geglaubt. Freda Meissner-Blau: Und plötzlich kommt es durch. Über 50%. Nein, das war ein Schrei durch die Menge. Es wäre falsch zu behaupten, dass das Ergebnis der Volksabstimmung ausschließlich der Aufklärungsarbeit der AKW-Gegner und Gegnerinnen zu danken war. Die Volksabstimmung war zustande gekommen, weil keine der großen Parteien die Verantwortung auf sich nehmen wollte und weil sie im Grunde mit einem Ja zu Zwentendorf gerechnet hatten. Aus parteitaktischen Gründen hatte die ÖVP sich zuletzt kritisch zu Zwentendorf geäußert, wenn sie auch prinzipiell für den Einsatz von Atomenergie eintrat. Doch ohne die unermüdliche Arbeit der AKW-Gegner und Gegnerinnen wäre es nie dazu gekommen, die ursprüngliche Übereinstimmung der Parlamentsparteien und der Sozialpartner aufzubrechen. Ohne die öffentlichkeitswirksamen Aktionen der AKW-GegnerInnen hätten sich die Medien viel weniger für die Fragen der Atomkraft interessiert. Der Kampf gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf hat gezeigt, dass auch in einer parlamentarischen Demokratie die Bürger und Bürgerinnen des Landes sich tatkräftig einmischen müssen, dass sie mit viel Einsatz, Fantasie und Überzeugungskraft auch gegen die Übermacht von Geld- und Machtinteressen etwas erreichen können und dass man die Volksvertreterinnen und Vertreter immer wieder daran erinnern muss, wen sie zu vertreten haben.